besetzt. Es dauerte dir verdammten Qual so viele Jahr, als an der Zahl auf Erden Gras am Himmel Sterne wären. Gesetzt, es sei die Pein so weit hinausgestellt, als Menschen in der Welt von Anbeginn gewesen. So wäre doch zuletzt derselben Ziel und Maß gesetzt, sie müsste doch einmal aufhören. Nun aber, wenn du die Gefahr verdammter 1000 Millionen Jahr mit allen Teufeln ausgestanden, so ist doch nie der Schluss vorhanden, die Zeit, so niemand zählen kann, fängt jedem Augenblick zu deiner Seelen ewigen Unglück sich stets vom Neuen an.